WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute auch. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und eure Telefonnummer bitte nicht vergessen reinzuschreiben. Mit wem fangen wir an? Wir fangen an mit Katharina. Katharina ist 48. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Katharina, ich freue mich, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Ja. Weswegen rufst du mich denn an? Wegen Todesfall. Wer ist denn gestorben? Mein Freund hat sich am Samstag umgebracht. Der hat sich umgebracht? Ja. Wie hat er sich umgebracht? Hat sich aufgehängt. Bei euch zu Hause? Nee, aber im Dorf. Im Dorf? Ja. Erzähl mal, wo hat er das genau gemacht? An einem Teich, da ist so eine Hütte, da hat er das gemacht. Und wer hat ihn gefunden? Nachbar. Am Samstag? Alles ist am Samstag passiert? Nee, einen Tag später. Ach so. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen? 12 Jahre. Das ist eine ordentliche Zeit. Ja. Weißt du, warum er das getan hat? Der hatte so ein Melanom im Gesicht gehabt. Und daraufhin war er im Glauben, dass er sterben muss. Also einen schwarzen, ein Hautkrebs im Gesicht. Ja. Und deshalb glaubte er, dass er sterben muss. Richtig, weil er der Meinung war, dass die Hautärztin ihm nicht die Wahrheit gesagt hat. Was hatte die Hautärztin ihm denn genau gesagt? Dass alles in Ordnung ist. Also, dass man da was machen kann und dass er auf keinen Fall daran sterben würde. Richtig, die hat sie mir entfernt. Wie, und trotzdem hat er ihr nicht geglaubt? Nee. Bist du sicher, dass das der Hauptgrund ist? Ja. Weil damit fing dann alles an. Was fing dann an? Er hat sich dann auch noch vor den Zug gestellt. Wann hat er denn diese Geschichte mit dem Hautkrebs oder ja eben mit dem entfernten Hautkrebs, wann fing das an? Vor wie vielen Wochen oder Monaten? Das fing im Ende November an. Erzähl mal. Und dann danach hat er sich vor den Zug gestellt? Ja, im Januar. Und wie ist das ausgegangen? Das hat er überlebt und dann war er in der geschlossenen. Was hat er denn zu dir gesagt, als er dann wieder nach Hause kam? Na, er war dann 10 Wochen in der geschlossenen und er hatte ja eine Unterdeckenfraktur, eine Oberarmfraktur und eine Schraube unten im Fuß. Mhm. Und die hat er entfernt gekriegt und dann durfte ich ihn wieder mit nach Hause nehmen. Ja. Und dann habt ihr beide... Und dann musste er noch Medikamente nehmen, aber er war der Meinung, dass die Medikamente ihn umbringen würden. Und die hat er ja dann gewaffentlich verweigert, die Medikamente zu nehmen. Aber ich gehe doch davon aus, dass ihr beide dann, du auch mit ihm, darüber gesprochen hast. Ja, wir haben es ihm immer wieder gesagt, dass alles in Ordnung ist und dass er sich keine Gedanken machen braucht. Das haben ihm doch sicherlich auch die Ärzte gesagt, wo er da in der geschlossenen Abteilung war. Richtig. Die werden ihm doch klar gesagt haben, sie brauchen keine Todesangst haben, dieser Krebs ist rausgeschnitten und es ist nichts weiter passiert. Das werden die... Ja, er hatte ja keinen Krebs in dem Sinne. Ja. Und das hat man ihm gesagt und immer wieder gesagt und trotzdem... Wie war denn sein seelischer Zustand in den letzten Wochen? Ganz schlimm. Beschreib den mal. Der hat in seiner eigenen Welt gelebt und er hat eine gesetzliche Betreuerin gehabt. Und der hatte das auch nicht geglaubt, weil er der Meinung war, dass die ihn wieder einsperren würden. Er hatte eine gesetzliche Betreuerin, aber ihr beide habt zusammen in einer Wohnung gewohnt? Ja, wir haben zusammen im Häuschen gewohnt, ja. Ja. Wie war er denn vor dieser Hautgeschichte? Ganz normal. Er war lustig. Ja, es war alles in Ordnung. Hat er denn jetzt bei dem jetzigen Selbsttötungsakt oder davor, hat er etwas noch hinterlassen für dich, einen Brief, eine Notiz? Nee, gar nichts. Die Polizei war hier und dann sind wir in sein Zimmer und dann haben wir geguckt, ob wir irgendwas, einen Abschiedsbrief oder was finden. Aber wir haben nichts gefunden. Wann hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Am Samstag. Und wie war die Situation? Ja, da war am Samstag, er hat sich da dazwischen schon einmal versucht gehabt. Und da habe ich die Polizei angerufen, die hat ihn ja nochmal mitgenommen, weil die Betreuerin gesagt hat, im Notfall soll ich das machen. Und dann kam er ja wieder raus und da hat er sich ja das zweite Mal versucht, das Leben zu nehmen. Und beim dritten Mal, jetzt hat es geklappt. Wie hat er das beim zweiten Mal versucht? Mit dem Schal hat er versucht, sich aufzuhängen. Bei euch in der Wohnung? Ja. Was waren so die letzten Worte, die du mit ihm gewechselt hast? Er hat nur an dem Samstag gesagt, ich verabschiede mich jetzt von euch, ich bringe mich jetzt um. Wer ist euch? Von mir und von meiner kleinen Tochter. Das ist aber nicht eure gemeinsame Tochter? Nee, das ist ein Patenkind. Um wie viel Uhr war das am Samstag? Um 10 rum, so zwischen 10 und halb 11. Abends? Morgens. Morgens. Und dann ist er weggegangen? Ja. Da habe ich gesagt, ich rufe jetzt die Polizei an, dass sie wieder kommt. Ja. Dann bin ich rein und bis ich rauskam, war er schon weg. Und hast du die Polizei dann noch angerufen? Nee, dazu kam ich nicht mehr, weil ich hatte einen Kindergeburtstag und ich hatte das ganze Haus voller Kinder. Mhm. Und ich habe es gerade richtig verstanden, am Sonntag hat man ihn dann gefunden? Richtig. Wie war denn das für dich dann, als er Samstag nicht nach Hause kam? Ich wusste immer, nachdem er aus der Klinik rauskam, ist er dann teilweise mal morgens weg und kam dann abends wieder. Mhm. Und da wusste ich, er kommt ja auch wieder. Mhm. Und am Samstag kam er überhaupt nicht mehr. Ich habe dann abends geguckt und dann lag seine Jacke nicht auf der Treppe. Und der Abend um 12 immer noch nicht und die Nacht um 2 auch noch nicht. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht und gemeint. Fuhr dann hier die Polizei vorbei mit dem Krankenwagen und dann sind die zu der Stelle und da wurde es schon ganz anders. Du hattest aber nicht nochmal die Polizei informiert. Doch, ich habe dann die Polizei angerufen und habe gesagt, dass ich ihn vermisse, dass er noch nicht nach Hause gekommen ist. Aber die waren da schon hingefahren und waren von jemand anderem alarmiert worden? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Und die haben dann gesagt, dass sie zu mir kommen wollen und ob ich zu Hause bin und habe ich gesagt, ja, und haben sie gesagt, komm gleich eine Streife vorbei, die wollen mit mir reden. Katharina, jetzt hast du auf sehr tragische Weise deinen Partner verloren, mit dem du so lange zusammen warst. Da ist man natürlich extrem erschüttert und extrem traurig. Aber über diese Traurigkeit hinaus, was geht noch in dir vor? Das Schlimmste ist, seine Tochter war heute da und hat seine Sachen geholt und dieser Mann ist noch nicht mal 2 Tage tot. Da hat sie schon die Sachen von ihm ausgeräumt. Das ist schlimm und das ist ja traurig. Machst du dir, das kommt ja oft vor in solchen Fällen, dass Angehörige dann so funktionieren oder so reagieren, machst du dir in irgendeiner Form Vorwürfe? Ja, ich habe gestern Morgen mit seiner Hausärztin gesprochen, die hat gesagt, sie bewundert mich sowieso, wie ich das die letzten Monate geschafft habe. Mhm. Also, ich bräuchte mal gar keine Vorwürfe zu machen. Ich, und das ist auch so, du machst ja keine Vorwürfe. Aber seine Tochter war heute da und sie hat mich behandelt wie Luft. Und sie hat mir in gewissen Maßen die Schuld gegeben, dass ihr Vater tot ist. Wie alt ist denn die Tochter? 22. Wie war das Verhältnis bisher zwischen dir und der Tochter? Überhaupt nichts großartig. Ach so. Und was, wie hat sie das formuliert heute? Dass du schuld bist? Sie kam mir vorbei und hat mich nicht beachtet. Und er hat halt ein paar Sachen, die halt sein Patenkind bekommen sollte. Mhm. Hat er mal damals schon gesagt, wenn was passiert. Mhm. Und da habe ich sie gefragt, ob sie das nicht akzeptieren kann. Und da hat sie nur gemeint, ob er es schriftlich gemacht hat. Dann habe ich gesagt, nein, wann denn ja, wo er noch gelebt hat. Aber sie hat nicht das direkt so ausgedrückt, du Katharina. Nee, nicht direkt. Aber du hast es so, es lag in der Luft, meinst du, dass sie es so meinte? Richtig. Na, hat sie dann nur gesagt, ja, ich habe meinen Vater verloren, sage ich, ja, und ich meinen Freund. Ich finde das einen sehr merkwürdigen Fall, den du mir geschildert hast. Und ich bin auch ganz sicher, das sage ich auch nicht nur, um dich jetzt zu trösten, dass dich da keine Schuld trifft. Ich glaube nur, dass da ein ganz anderes, vielleicht noch viel größeres Problem hintersteckte als diese Hautgeschichte. Die war wahrscheinlich irgendwie nur ein Auslöser. Was soll es denn sonst noch gewesen sein? Das weiß ich nicht. Eigentlich hätten das die Psychologen und Ärzte in der Klinik herausfinden müssen, wo er eingeliefert war. Die haben es offensichtlich auch nicht rausgekriegt. Nee, in der Klinik haben sie nur ruhig gestellt und sonst gar nichts. Ja, siehst du. Der Mann muss ja ein ungeheures Problem gehabt haben. Und die Entfernung dieses Melanoms war ja wahrscheinlich nur der Auslöser dafür. Denn sonst ist ja nicht erklärbar, dass jemand, wenn man ihm klar sagt, du hast keinen Hautkrebs und du brauchst keine Angst zu haben, du brauchst nicht zu sterben daran, dann so durchdreht. Das kann man ja nicht erklären. Da muss ja was ganz Gravierendes in ihm gewesen sein. Was du auch als psychiatrischer Laie, sage ich jetzt mal so, natürlich nicht auffangen konntest. Und wenn die behandelnden Ärzte das schon nicht getan oder haben oder nicht konnten, ist es einfach ein unglaubliches Unglück und es tut mir total leid für ihn und für dich und für alle Beteiligten. Ja. Wie alt ist er geworden? 51. Aber wenn ich am Samstag wirklich die Polizei gerufen hätte, dann hätte er vielleicht auch noch gelebt. Vielleicht. Aber so wie du den Fall jetzt geschildert hast, er hatte ja vorher, es waren ja zwei andere Selbsttötungsversuche vorher. Er hätte einen anderen Weg gefunden, das zu tun. Der wollte das. Ja. Der wollte das. Wo die Polizei dann hier war und hat mir das gesagt. Und die kamen dann. Und dann kamen sie so um die Ecke und dann habe ich gemeint, hab den gefunden. Da haben sie gesagt, ja. Dann sage ich, wo ist er? Und dann haben sie mir den Kopf geschüttelt und dann wusste ich schon, was los war. Und dann bin ich auch schon in die Knie gegangen. Und dann haben die gesagt, wir lassen dich nicht alleine. Und dann haben sie einen Seelsorger gerufen, der war dann bei mir. Hast du denn ein paar Freunde, die sich ein bisschen um dich kümmern oder Leute aus dem Dorf? Ja, ich habe noch drei große Kinder und meine zwei Jungs haben sich den ganzen Tag um mich gekümmert. Ja, und die stehen auch auf deiner Seite und er sagt niemand, dass du schuld bist. Ja. So. Weil er hat zum Schluss gar keinen mehr an sich rangelassen. Ich konnte probieren, was ich wollte. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr ein geistig, seelisch schwerkranker Mann war. Und das Unglück seinen Lauf nahm durch diese Selbsttötung jetzt. Es tut mir sehr, sehr leid für euch und für dich. Ich weiß. Ich habe ihn ja gestern noch mal gesehen. Wie war das für dich, als du ihn noch mal gesehen hast? Ich habe mich nur vorgestellt und habe gesagt, du Idiot, warum hast du das gemacht? Sah er denn friedlich aus? Es sah aus, als wenn er geschlafen hat. Ja, das ist ja schon mal gut. Also, so wie Sie gesagt haben, muss er nicht gelitten haben. Liebe Katharina, ich möchte, dass meine Psychologin noch etwas weiter mit dir spricht, weil meine Zeit ist ja hier etwas begrenzt. Ich sage dir nochmal mein Mitgefühl und mein Beileid. Ich sage dir auch mit großer Überzeugung, dass du keine Schuld trägst. Und die Sabine, meine Psychologin, hat vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie du dich jetzt auch durch diese schwere Zeit hindurch retten kannst. Obwohl du ja einige Leute um dich herum hast, aber ein Gespräch kann ja nicht schaden. Viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir von ganzem Herzen. Danke. Und du legst bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Hier ist der Chris und Chris ist 23. Guten Morgen, Chris. Hallo, Domian. Hallo, Chris. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, also ich bin transsexuell. Ich weiß das eigentlich auch schon, seitdem ich 14 bin. Hab's halt, lange Zeit halt auch verdrängt und wusste auch selber nicht jetzt, was ich damit anfangen soll oder Chris, halt, wie ich damit umgehen soll. Lass mich dich mal kurz unterbrechen. Du sagst, du weißt das, seitdem du 14 bist. Ja. Wie weiß man das, ich bin transsexuell? Wie fühlt man das? Ja, man fühlt sich einfach eigentlich nicht, ich habe mich nicht so, ich selbst gefühlt. Ich habe mich, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich wen anders gesehen eigentlich. Also das dachte dann quasi mir immer Stimme, das bist du nicht, ja. Und weiß nicht, kann ich jetzt nicht so. Aber wahrscheinlich ist dir das Wort transsexuell dann noch nicht in den Kopf gekommen, sondern nee, das nicht so wirklich, nee. Das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich kann mich nicht so akzeptieren, wie ich bin. Genau. Und das kam dann eine Zeit lang später, kam das dann halt, mit 17, 18, wo ich dann auch ausgelegt habe auch. Ja, versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen, dann verstehen wir dich besser. Mit 17, 18 hast du es ausgelebt. Ja, also was heißt das? Ja, ich habe nachts meistens erstmal, weil ich noch zu Hause gelebt habe, mich als Frau angezogen, bin rausgegangen und versucht halt auch wirklich Frau zu sein. Und aber auch das ist wieder so ein Punkt, wo ich, wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze, ich mir wahrscheinlich gar nicht klar gewesen wäre, bin ich jetzt Transvestit, der einfach Spaß hat an der Verkleidung als Frau, oder will ich wirklich eine Frau sein? Ja, also ich habe das auch gemerkt, dass ich mich da irgendwie selber gefunden habe. Also in dem Augenblick, wo ich dann halt mein eigentliches Ich abgelegt habe und halt als Frau war, habe ich gesehen, also dass mich das mehr anspricht, sag mal, dass ich das bin. Mittlerweile bin ich auch etwas schon ein bisschen geoutet bei meinem Freundeskreis, bei meiner Schwester und die haben auch gesagt, dass ich ja auch dann völlig anderer Mensch bin, glücklicher, offener und Mir haben transsexuelle Menschen erzählt, also jetzt Menschen, die zum Beispiel in einem männlichen Körper geboren wurden wie du, dass die zum Beispiel ihren Penis hassen. Ist das bei dir auch so? Ja, der stört einfach. Also ich kann damit auch nicht wirklich was anfangen. Ich habe bisher auch eine Freundin mal gehabt, aber das war eher so auch ein Drang von meinem Vater, weil er immer sagte, was ist mit dir los, keine Freundin und hier und da. Und das war eigentlich eher so Maskerade. Und das ist auch so mein Thema noch. So, ich traue mich meinem Vater noch nicht so mit deinem Outing. Und Also weiß auch nicht, wie ich dem das erklären soll, weil meine Schwester, die ist auch lesbisch und hat er auch lange mit zu kämpfen gehabt. Ach so. Und wie hat er denn da reagiert, dass die Tochter lesbisch ist? Ja, reagiert, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, wie er reagiert hat. Er hat auf jeden Fall immer Sprüche gekloppt. Und jetzt vor kurzem ist meine Schwester mit ihrer Lebensgefährtin umgezogen. Und da hatte ich mit meinem Vater dann die Küche für die aufgebaut und auf dem Rückweg fragte er, weil gute Freundinnen von denen wohnen auch da daneben an. Und die sind auch lesbisch, wohnen auch in einer Beziehung, Und da sagt er, hat er mich dann halt gefragt, ob die auch lesbisch seien. Und dann habe ich halt bejaht. Sagt, da gibt es denn überhaupt noch normale Menschen? Und da sind dann so Sachen, die mich dann. Würde ich an deiner Stelle dämpfen. Zusammenzucken. Ja. Weil du bist ja auch nicht. Dämpfen ihm. Du bist ja auch nicht normal in dem Sinne. In seinem Sinne, ja. Ja, genau, in seinem Sinne, genau, ja, natürlich, so meine ich es ja. Ja. Ja. Wir sprechen immer von dem Vater. Was ist mit der Mutter? Ja, meine Eltern leben getrennt, also mit meiner Mutter, also da würde ich das schon anvertrauen, nur ich würde es denen am liebsten eher zeitgleich sagen, also relativ zeitgleich, weil ich möchte dann auch nicht, dass hinterher dann mein Vater dann sagt, mir vertraust du nicht oder mir kannst du dich nicht anvertrauen und sowas, dann möchte ich dann nicht, dann möchte ich schon lieber, das ist so ein Schluss, den ich mir schon gefasst habe, wenn dann zeitgleich zeitnah. Ist ein guter Plan, finde ich, ist ein guter Plan. Ja. Wir reden ja jetzt über eine absolute Sicherheit. Du bist dir absolut sicher, dass du transsexuell bist. Ja. Eine transidentische Sexualität hast, wie man sagt. Ich bin auch seit 2 Jahren schon in einer Selbsthilfegruppe. Ah ja. Und habe jetzt auch einen neuen Job angefangen. Und da bin ich auch schon geoutet, komplett. Wie oft bist du denn schon Frau? Ja, eigentlich alles, was sobald ich frei habe und nichts anderes zu tun habe und mir sicher bin, dass ich nicht auf jemanden treffe aus meiner Familie, der noch nicht darüber Bescheid weiß, bin ich eigentlich immer Frau. Ja, und gehst dann entsprechend auch raus und redest dich auf als Frau und du bist jetzt, das ist wahrscheinlich dein normaler Name, Chris. Wie nennst du dich als Frau? Ja, Franziska, Franziska. Der war einfach so drin. Weiß ich nicht. Franziska, und das soll auch so bleiben. Das soll auch so bleiben. Hm. Bist du jetzt gerade, während wir telefonieren, auch Frau? Ja. Ja. Ach, wie schade, dass wir dass wir nicht skypen können, dann könnte ich dich sehen. Mhm. Und bist du sehr feminin? Also würde ich vielleicht gar nicht sehen, dass du vom Typ, also ist ein Mann, dass du eigentlich ein Mann bist. Ja, bisher habe ich auf jeden Fall immer Komplimente gekriegt und ich auch mit Freundinnen schon draußen war oder auf Feiern gewesen bin, ist das eigentlich auch wirklich nicht aufgefallen. Ich habe also noch keine negative Erfahrung gemacht. Toll. Gott sei Dank. Auch von der Stimme her, wenn du jetzt dich als Franziska gemeldet hättest, wäre auch durchgegangen. Ja? Ja, das freut mich. Ja, wäre durchgegangen. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so ein bisschen breites Kreuz und aber sonst eigentlich dürfte das nicht so auffallen. Also bisher habe ich auch noch nichts gehört. Nimmst du schon Hormone ein? Nee, leider nicht. Also soweit bin ich noch nicht. Ich bin noch auf der Suche nach einem Therapeuten, Psychotherapie. Ich habe da auch eine, aber das ist jetzt keine in der Nähe. Ich muss hinzu sagen, das ist Voraussetzung, bei einem Therapeuten gewesen zu sein, um diese Hormone zu bekommen. Genau. Und das Ziel irgendwann ist, dass du dich operieren lässt? Ja. Ja. Also das ist so ein Entschluss, der bei mir auch schon feststeht, wenn auch ganz. Also möchte ich auf jeden Fall nicht weiter. Volle Umwandlung. Genau. Da musst du doch mal kurz das andere Thema zwischendurch gejubelt haben bei dem bei Conchita Wurst, oder? Ja, ich habe es jetzt selber nicht mitverfolgt, ich habe es nur hinterher gehört und da habe ich mir eigentlich auch nur gedacht, also es ist schön, dass das mittlerweile so, also dass die Welt ein bisschen offener geworden ist. Also man kann das ja finden, wie man will, aber was auf jeden Fall toll ist, ist, dass zumindest in Westeuropa so viel Akzeptanz mittlerweile bei den Menschen da ist, dass ein Mensch, der eine solche Ausrichtung hat wie sie, zur Siegerin gekürt wird. Und das trägt hoffentlich dazu bei, dass auch die Akzeptanz noch weiter in die Gesellschaft hineinsickert. Hoffentlich auch bis zu deinem Vater und bis zu deinen Eltern. Dann sind wir wieder bei dem Thema. Genau, will ich auch hoffen. Also Chris, ich finde das eine gute Idee, mit dem, dass du es gleichzeitig machst. Und vielleicht, je eher du es machst, desto eher hast du es hinter dir. Ich kann das verstehen, wenn der so komisch reagiert und das ist eine diskriminierende Äußerung, die er da gebracht hat, was du gerade erzählt hast. Aber was bringt es jetzt noch ein halbes Jahr zu warten oder ein Jahr? Ja, dazu kommt noch, ich bin noch relativ abhängig von meinem Vater. Mhm. Der regelt noch eigentlich viel zu viel für mich. Der macht Versicherungen und so, macht da für mich alles fertig. Und ja, momentan war auch so eine etwas schwierige Phase bei mir. Ich habe meinen Job letztes Mal vor 2 Monaten verloren. Und habe direkt eigentlich irgendwo schon neu gefunden, wo ich jetzt auch gerade geoutet bin. Mhm. Nur hatte mein alter Chef halt 2 Monate noch offen gehabt bei mir. Was hat er offen? Was hat er? 2 Monatsgehälter war noch offen. Ja, ja. Und da bin ich auch froh, dass mein Vater da mir so geholfen hat, auch unter der Arme gegriffen hat. Und wie gesagt, der macht eigentlich noch viel zu viel für mich, auch versicherungsmäßig. Und dann möchte ich vorher mich auch natürlich erstmal ein bisschen abkapseln. Also. Okay, wenn du das so siehst, dann kannst du ja einen inneren Plan machen. Dann sagst du so, Ende des Jahres passiert es und bis Ende, ich weiß nicht, einfach mal so eine Zeit, ein halbes Jahr noch. Und bis dahin übernimmst du all die organisatorischen Dinge, die er noch macht. Und dann bist du frei und dann machst du es. Ja, geht doch so vor. Finde ich gut. Und dann vielleicht wird er ja, der wird geschockt sein, klar. Kann man ihm ja vielleicht auch nicht verübeln, wenn er aus einer ganz anderen Welt kommt. Aber hoffen wir mal, dass seine Vaterliebe stärker ist als seine moralischen Bedenken. Ja, ich gehe da eigentlich auch von aus. Ich weiß nur nicht, also der steht da auch im öffentlichen Leben, der ist Polizist und Versicherungsvertreter. Mhm. Und kennt halt viele und viele kennen mich auch von klein auf, auch von der Polizei und sowas. Und da ist natürlich immer die Schwierigkeit. Ich weiß nicht, wer das dann verkraftet, wie das denn die Öffentlichkeit aufnimmt. Das weiß man ja nicht. Nee, das ist natürlich auch ein späteres Thema. Weißt du, Chris, es ist, wie es ist. Und wenn, ja, das stimmt. Und auch wenn er in irgendeiner Form gewisse Schwierigkeiten kriegen sollte, dann muss er die durchhauen für seine Franziska. Das muss er machen. Und wenn er es nicht macht, dann ist das auch ein Minuspunkt für ihn. Also, geh mal so vor. Und ich garantiere dir, wenn du diesen Weg auch gegangen bist und wenn du mit den beiden gesprochen hast, geht es dir noch viel besser als jetzt schon. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein dicker Brocken ist, der auf dir ruht und dich belastet. Ja, das stimmt. Das glaube ich, ja. Das wäre vielleicht dann... lange mit bekämpfen. Ja, genau. Dass wir dann vielleicht nächstes Jahr nochmal telefonieren und dann spreche ich mit der Franziska und die erzählt mir, dass alles geregelt ist. Ja? Ja. Also ich drücke die Daumen. Geht das an, dass du es vielleicht für Ende des Jahres planst und dann zieh es auch durch. Ja, mach ich. Alles Gute, mein Lieber. Oder meine Liebe. Ja, kann ich vielleicht noch ein Autogramm kriegen? Gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke. Franziska, ciao. Tschüss. Tschüss. 1:31 Uhr, ihr Lieben, haben wir. Und hier ist der Themenhinweis für morgen. Morgen heißt unser Thema Doppelleben. Ein bisschen hätte da jetzt der Chris oder Franziska auch schon reingehört. Also ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel in Armut vorgeben zu leben, aber ziemlich viel Kohle auf der Bank haben. Die einen vielleicht ganz normalen, seriösen, bürgerlichen Beruf haben, aber nebenher was ganz anderes machen, was ganz Abgefahrenes tun. Die vielleicht ein ganz stinknormales oder spießiges, heterosexuelles Leben führen und aber geheim ein bisexuelles oder schwules Leben auch praktizieren. Oder die vielleicht sogar in zwei ganz unterschiedlichen Familien leben, ohne dass die eine von der anderen und die andere wieder von der einen etwas weiß. Es gibt so viele Facetten von Doppelleben. Erzählt mir von euren Doppelleben oder von eurem Doppelleben. Lebt ihr gerade geheim ein Doppelleben oder habt ihr mal eins gelebt? Ist das aufgeflogen und wie habt ihr damit gelebt? Bin sehr gespannt. Ihr könnt euch per Mail anmelden, domian@wdr.de und gerne morgen vor der Sendung anrufen und während der Sendung anrufen. Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Doppelleben. Freitemennacht jetzt weiter mit dem Bernd und Bernd ist 47. Hallo Bernd. Hallo Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, es geht um meine Tochter. Ja. Wie schon angesprochen, sie ist leider Gottes geistig behindert. Wie alt ist deine Tochter? 14 Jahre alt. Mhm. Ja. Sie lebt derzeit in einer Einrichtung und ich habe mich da vertrauensvoll an das zuständige Jugendamt gewandt und ich wollte sie da wieder rausholen. Und das Jugendamt versperrt mir jetzt so ein bisschen den Weg. Wie lange lebt sie denn schon in dieser Einrichtung? Ja, seit Ende letzten Jahres, offiziell seit November letzten Jahres, ja. 2013. Warum hast du sie dort hingegeben? Ja, sie ist sehr, sehr schwierig. Sie hat eine geistige Behinderung, wie gesagt, und ist sehr hyperaktiv. Sie ist auch sehr aggressiv, auch gegen uns Eltern gegenüber. Ist sie das einzige Kind in der Familie? Das ist unser einziges Kind, genau, unsere einzige Tochter. Und da habt ihr, war es zu anstrengend, zu belasten für euch, dann habt ihr gesagt, es ist vielleicht besser für alle Beteiligten, wenn sie in eine gute Betreuung kommt. Das ist richtig, ja. Mhm. Meine Frau, die leidet auch sehr darunter, die hat auch eine Hauterkrankung, Neurodermitis, was auch schon am Anfang der Sendung war, ein bisschen durchgeklungen ist. War eine andere Form. Mhm. Und sie ist mit den Nerven ziemlich am Ende. Und wir mussten auch öfters den Wohnort wechseln. Wir sind jetzt hier oben direkt an der Nordsee. Mhm. Die Hauterkrankung bei meiner Frau hat sich zum Glück stabilisiert. Also das ist zum Stillstand gekommen. Aber bei meiner Tochter ist es, wie gesagt, so, dass sie da in dem Heim aus meiner Sicht nicht richtig betreut ist, beziehungsweise dass da die ärztliche Versorgung nicht gewährleistet ist. Ich wollte, dass sie da nochmal ein Facharzt vorgestellt wird, dass sie auch medikamentös so eingestellt wird, dass sie im Umgang mit anderen Leuten oder auch im normalen Alltag halt eben normal auftreten kann. Ist dieses Heim denn in eurer direkten Umgebung? Ja, 35 Kilometer weg von uns. Sodass ihr und du öfters dahin fahren kannst und könnt. Ja, genau. Ja. Also es war bislang so gewesen, wir haben sie am Wochenende hierher geholt, zu uns in die Wohnung. Mhm. Oder wir haben sie vor Ort besucht und uns ist aufgefallen, dass sie an Gewicht sehr stark verloren hat, dass sie permanent erkältet ist, dass sie auch Hautausschläge hat und in keinem guten Zustand ist. Das hat uns auf den Plan gerufen, sie wieder aus dieser Einrichtung rauszunehmen und das ist uns jetzt verweigert worden. Wir haben also das Sorgerecht entzogen bekommen. Mit ganz massiven, schlimmen Vorwürfen, ganz besonders gegen meine Person. Mir wird sexueller Missbrauch vorgeworfen, was totaler Quatsch ist. Moment mal, wer wirft das vor? Ja, also die Einrichtung, die Betreuer haben festgestellt, dass die Jacqueline, also unsere Tochter, sich nach den Wochenendbesuchen relativ auffällig benimmt. Das heißt also, dass sie sich nicht duschen lassen will oder, man muss dazu sagen, unsere Tochter hat die Pflegestufe 2. Mhm. Braucht also alltäglichen Sachen im Leben braucht sie Hilfe, Toilettengang, beim Essen, man muss ihr die Mahlzeiten zubereiten, muss ihr das beispielsweise das Brot schneiden und alles. Vielleicht ist sie ganz einfach irritiert, weil sie nicht wieder zurück will und verhält sich dementsprechend merkwürdig in dem Heim. Das ist richtig. So, aber Moment mal, jetzt, das ist ja nur ein ungeheurer Vorwurf. Jetzt werfen die Mitarbeiter des Heims oder beschuldigen dich des sexuellen Missbrauchs an deiner Tochter? Genau, richtig. Das ist ja ungeheuerlich. Das ist sehr ungeheuerlich. Ich habe mich auch an sämtliche Ärzte gewandt. Unsere Tochter ist, wie gesagt, seit praktisch ihrer Geburt oder seit dem 8. Lebensmonat, wo uns das aufgefallen ist, ist sie ärztlich betreut worden. Ja, anfangs über die Lebenshilfe. Wir haben auch alle Maßnahmen ergriffen, die man da machen kann, über Frühförderung, Logopädie, Ergotherapie, was man halt eben so macht. Ja. Und Nochmal eine Frage zu der Tochter, ehe wir auf diesen Vorwurf zurückkommen. Als die Tochter in dieses Heim ging vor ein paar Monaten, wie hat sie darauf reagiert, dass sie ist geistig behindert, aber sie hat das ja mitbekommen, dass sie dann in einer anderen Umgebung ist. Wie hat sie reagiert darauf? Ja, sie hat schon sehr ablehnend darauf reagiert. Also sie wollte nicht aus der normalen Umgebung, also sprich von dem Elternhaus weg. Aber sie war, wie gesagt, in so einem Zustand, sie ging auch jetzt in der Pubertät, mit 14 Jahren ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Alter. Ja. Und habt ihr denn den Eindruck, dass sie sich freut, wenn sie zurück, also auf Urlaub nach Hause kommt? Ich sage jetzt mal so, sie war über Weihnachten, war sie bei uns, da war es relativ unproblematisch. Ich habe ihr da das Melperon, also das Medikament, gegeben, so wie ich das früher von den Ärzten verordnet bekommen habe. Und durch diese Unterbrechung, ja, weil in der Einrichtung bekommt sie ja gar nichts, hat man mir vorgeworfen, dass ich sie praktisch überdosiert hätte, weil wie sie zurückkam, war sie ein bisschen schläfrig, ein bisschen müde, weil das fährt ein bisschen runter. Und da hat man mir schon mal das erste Mal Medikamentenmissbrauch unterstellt, was nicht den Tatsachen entspricht, weil wie gesagt, ich habe nicht genau an die Anweisungen der Ärzte gehalten. Du sprichst in meiner Ich-Form, ihr seid doch wir, deine Frau ist doch auch dabei. Ja, meine Frau ist auch dabei, aber ich bin in erster Linie der Leidtragende an der ganzen Sache, weil hier unterstellt man mir das alles. So, jetzt hat das Jugendamt euch das Sorgerecht entzogen. Genau. Aufgrund dieser Vorwürfe. Richtig. Das Sorgerecht ist auch deiner Frau entzogen worden. Genau. Uns als Eltern ist das Sorgerecht entzogen worden. Ja. Gibt es von Seiten, bitte? Es gibt jetzt noch eine Hauptverhandlung. Ich hoffe, dass ein psychiatrisches Gutachten nochmal gemacht wird. Darauf dränge ich, aber das ist sehr zurückgestellt worden. Wie gesagt, das sind alles sehr hanebüchene Aussagen, die da getroffen werden. Und ich kann auch das Vorgehen hier in Niedersachsen, ganz besonders in Ostfriesland, nicht nachvollziehen. Wie wehrt man sich gegen so einen Vorwurf, wenn man plötzlich am Pranger steht? Ich bin total durch den Wind. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich habe das auch heute der Dame gesagt, die momentan die Vormundschaft hat. Ich bin fix und fertig, weil ich habe meiner Tochter nie was getan. Ganz im Gegenteil, ich habe mich seit ihrer Geburt oder seitdem sie laufen kann, um alles gekümmert. Ich habe alles für das Kind getan, was man nur machen kann. Und genauso sieht das deine Frau auch? Genauso sieht das meine Frau auch. So, dass du emotional dann extrem angeschlagen bist, kann jeder vernünftige Mensch nachvollziehen. Frage ist, wie reagiert man zum Beispiel formal darauf oder juristisch darauf? Hast du wiederum Gegenanzeige erstattet gegen dieses Heim? Ich war bei einem Anwalt, speziell für Familienrecht. Und die Sache sieht so aus, ich habe eine Rechtsschutzversicherung und die übernimmt diese Sache nicht. Also diese allein nur eine Anhörung hätte mich 600 € gekostet. Ich habe hier in der Gastronomie gearbeitet, weil, wie gesagt, hier oben gibt es nur die Gastronomie. Ich bin normal vom Beruf Sportartikelkaufmann, also Verkäufer. Okay, ich verstehe, da ist nicht genug Geld, um sich richtig juristisch zu wehren. Genau. Ich bin jetzt alleine auf mich gestellt und muss sehen, dass ich mich so. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe 9 Jahre lang eine demenzkranke Frau gepflegt und betreut. Ich habe mit einer Rechtsanwältin zusammengearbeitet. Ich habe gewisse Einzige, was das betrifft. Aber es gibt ja nur auch juristischen Beistand für Leute, die nicht viel Geld haben. Das ist richtig, aber das greift erst bei einer Hauptverhandlung. Da kann man Gerichtskostenhilfe, wie mal gesagt worden ist, beantragen. Das würde ich dann auch tun. Aber momentan, wie gesagt, bin ich da so ein bisschen alleine auf mich gestellt. Ja? Wie ist denn der Stand der Dinge? Gibt es eine Anzeige? Du sprichst von einer Verhandlung. Wie kann ich das verstehen? Also von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft gibt es keine Anzeige. Mhm. Es gibt momentan im Grunde genommen nur das Jugendamt und das Familiengericht, das mir, wie gesagt, oder meiner Frau und mir das Sorgerecht entzogen haben. Und alles andere muss man abwarten. So, Bernd. Vielleicht geht es noch in Strafverfahren rein, weiß ich nicht, wie sich das Jugendamt bzw. das Familiengericht dagegen stellt. Kann sich auch sein, ich muss mit dem Schlimmsten rechnen. Ich rechne sowieso oben aus Deutschland mit dem Allerschlimmsten. Okay, Bernd, pass auf. Ich gehe jetzt mal davon aus, so wie ich dich kennengelernt habe, ich glaube dir hundertprozentig und finde so einen Vorgang natürlich skandalös. Ich kann das natürlich nicht beweisen, aber es ist so ein Eindruck von mir. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich sage es einfach mal so. Wir werden uns jetzt im Hintergrund mal schlau machen. Es gibt natürlich auch für solche Fälle mittlerweile Hilfen, auch bundesweit organisierte Hilfen. Dass wir dich vielleicht in Kontakt bringen können mit kompetenten Leuten, die Ähnliches erlebt haben und die dir vielleicht dann auch entsprechenden fachkundlichen Beistand an die Seite stellen können. Denn wenn du unschuldig bist und man eine solche und wenn man eine solche Beschuldigung bekommt, gerade in einer solchen Situation auch noch, ist das natürlich ungeheuerlich. Ja. Ich bitte dich aufzulegen. Ich verspreche dir, dass wir das, was wir in unserem Rahmen hier machen können, machen werden. Vielleicht kommt auch noch der ein oder andere Tipp vom Publikum, den wir dann an dich weiterleiten können. Bernd, ich bitte dich aufzulegen. Wir melden uns gleich. Alles Gute dir und deiner Familie. Dankeschön. Tschüss. 1.42 Uhr und schon geht es weiter mit Florian. Florian ist 20. Guten Morgen, Florian. Ja, hallo Domian. Hallo Florian. Ich wollte mit dir über den Konsum von Cannabis sprechen, ja, weil du dich in letzter Zeit ziemlich oft negativ darüber geäußert hast. Und ja, ich bin 20 Jahre, konsumiere ungefähr seit 5 Jahren Cannabis, tagtäglich und habe damit Höhen und Tiefen durch. Ich kann sagen, dass es nicht so ist, wie du es in letzter Zeit häufig gesagt hast. Wie habe ich es denn gesagt? Dass es negativ ist, dass es eine schlechte Droge ist und dass es den Leuten meistens immer nur negativ ins Leben fällt. Mhm. Das ist bei dir anders. Ja, ich sag's mal so, ich war früher negativ eingestellt, sag ich mal, im Leben, hatte auch wenig Lust, sag ich mal, hab die Droge kennengelernt, hab Höhen und Tiefen mit erreicht, früher natürlich in der Schule, am Anfang diese Trägheit, was du gesagt hast, habe ich auch erlebt, hab dann aber festgestellt, wenn man mit der Droge leben kann, ist es eigentlich machbar, sag ich mal. Und einigen wir uns auf einen anderen Begriff. Wenn man mit der Droge, einigen wir uns auf einen anderen Begriff. Nicht, wenn man mit der Droge leben kann, sondern wenn man mit der Droge umgehen kann. Ja, das meinte ich auch eigentlich. Ja, genau. Ich sag's mal so, ich habe gemerkt, dann, wo ich ganz am Boden war, wo ich nichts hatte, dass ich arbeiten muss, dass ich Fuß fassen muss im Leben. Und habe das dann auch komplett geändert, sage ich mal. Habe von null wieder angefangen, habe mir alles wieder aufgebaut. Und ja, ich konsumiere weiter tagtäglich Cannabis. Wie viel Gramm rauchst du denn am Tag? Das kann ich nicht so direkt sagen. Ich rauche meistens Bong. Ja. Rauche dann, ich sag mal so, in 7-Tages-Rhythmus rauche ich 10 Gramm. Mal rauche ich 1 Gramm am Tag, mal 0,5, so. Das legt sich, mal auch 2-3. Wann rauchst du das immer? Ja, vor der Arbeit. Was arbeitest du denn? Ich arbeite in der Telekommunikationsbranche. Ja. Und ja, das ist auch ein Gewissensjob, sag ich mal. Knallhart muss man da sein. Um da einen kühlen Kopf zu gewahren, sag ich mal, ist das auch nicht schlecht, sag ich mal. Und das geht mit Cannabis? Yep, das geht. Wunderbar und besser als ohne. Finde ich erstaunlich. Das heißt, du Wie lange hält die Wirkung dann an, wenn du morgens was geraucht hast? Also ich sag's mal so, früher war es natürlich intensiver als jetzt. Jetzt ist es so, ich fahre eine Stunde ungefähr zur Arbeit. Wie fährst du zur Arbeit? Mit dem Auto zum Bahnhof, ungefähr 15 Minuten. So, da hört der Spaß schon auf, ne? Nee, das heißt, ich sag du fährst wenn du bekifft, damit umgehen kannst. Nee. Du fährst bekifft Auto. Das sagen die Alkoholiker auch. Nein. Ich kann damit umgehen. Nein, du kannst das nicht beschreiben, weil du noch nie in dieser Situation warst, weil du das noch nie durcherlebt hast. Es ist für mich nichts anderes. Ich bin nicht berauscht oder so, wie du dir das vielleicht vorstellst. Ja, aber ich das, bin klar bei Kopf. Ich ja, komme das sagen alle immer, die Nein, auch konsumieren. Außenstehende, ganz ehrlich. Ein Mensch weiß... Florian, wenn man Auto fährt, hält man alle Hände weg von den Drogen und alle Hände weg vom Alkohol. Keine Debatte darüber. Ja, okay, das akzeptiere ich, deine Meinung. Trotzdem, wenn ich dir sage, dass ich damit umgehen kann und dass ich das zu 100% zumute, auch... Akzeptiere ich nicht. Okay, dann fahre ich trotzdem... Wenn du zu mir sagst, ich kann... Ich war gerade schon auf deiner Seite. Wenn du sagst, so für mein Leben kann ich damit umgehen. Und ich kann das irgendwie handeln. Das können Biertrinker auch. Da gibt's auch Leute, die nie Alkoholiker werden und wunderbar damit leben können. Aber wenn es in die Allgemeinheit geht und wo es um allgemeine Gesetze geht, richtig, zum Beispiel um den Straßenverkehr, da zählt dann nicht mehr die individuelle Meinung, sondern da muss jeder sich an klare Gesetze halten. Okay, das akzeptiere ich auch und ich sag's mal so, wenn ich damit jemanden gefährden würde oder wüsste, dass es jemanden beeinflusst, dann würde ich es auch nicht machen. Aber ich kann damit zu 100% umgehen, sage ich mal. Es ist für mich auch kein berauschender Effekt, wie ich eben schon mal gesagt habe. Aber egal. Auf jeden Fall fahre ich zum Bahnhof eine kurze Strecke und danach fahre ich mit dem Zug weiter. Mhm. Und sage ich mal so, am Ende der Zugfahrt endet ungefähr der meiste Effekt. Mhm. Und dann ist es eigentlich, sage ich mal, ich spüre davon nichts mehr, sage ich mal. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob ich was spüre, sagen wir es so. Und ja, dann arbeite ich den Tag über und komme dann abends nach Hause und ja, dann konsumiere ich wieder. Wie würde dein Leben verlaufen, wenn du es nicht konsumieren würdest? Ich wäre ziemlich träge und antriebslos, ich weiß nicht. Ich habe dadurch auch, dass ich so viel konsumiere, mein Leben komplett geändert. Ich war früher stark übergewichtig, habe mit der Droge 40 Kilo abgenommen und ja, weiß nicht, ich würde wahrscheinlich nichts tun. Mhm. Okay, also ich sag's nochmal, wenn man für sich einen Modus findet, damit umzugehen, ist das sicher ein Weg. In dem Moment ist es kein Weg mehr, wo man die Droge braucht. Da sind wir uns auch einig. Ja, das stimmt. Ich sag's mal so, ich habe auch viele in meinem Freundeskreis, die damit gescheitert sind. Oder in meinem Ex-Freundeskreis. Ja, es gibt unendlich viele. Endlich viele, ohne Ende. Ich sag's mal so, 80% der Leute, die diese Droge nehmen, scheitern daran. Mhm. Aber ich sag's mal so, wenn man damit umgehen kann, und verhilft es auch einigen. Ich kann mich ohne kaum konzentrieren. Das war immer in der Schule früher schon meine Schwäche, mich lange konzentrieren zu können. Und ja, mit dieser Droge kann ich's. Wobei es natürlich dein Ziel sein sollte, dass du dich auch ohne die Droge konzentrieren kannst. Ja, das ist klar, das habe ich auch natürlich und es ist so, aber ich merke, dass wenn ich diese Droge konsumiere, ich mich sicherer fühle und mich auch besser konzentrieren kann. Mhm. Okay, dann erwidere ich jetzt aber nochmal, das Ziel muss ja sein, dich so weit zu trainieren, dass du, wenn die Droge mal so als Freizeit mal konsumierst, aber dass du nicht abhängig davon bist, um konzentriert zu sein. Das stimmt, das ist ja auch nicht der Fall, da gebe ich dir 100% recht. Mhm. Ja, Florian, also was das Autofahren anbelangt, haben wir unsere Meinung eindeutig geäußert. Aber ich akzeptiere das zu 99, also zu 100% eigentlich, was du sagst. Mhm. So, und wir können uns in der Mitte treffen bei der Begrifflichkeit, wenn man damit umgehen kann. Ja, das sehe ich auch so. So, dann hoffe ich, dass du weiter sehr gut damit umgehen kannst, dass nichts passiert und dass du trotzdem... dass niemals die Droge über dich Herr wird, sondern dass du immer Herr über die Droge bist. Yep, so muss das ja auch sein. Das muss man jedem Menschen auch sagen, der Wein trinkt und Bier trinkt. Das kann man alles über einen Kamm scheren. Ja, das stimmt. Mein Lieber, danke für den Anruf. Alles Gute. Danke für deine Sendung. Ich verfolge sie auch, obwohl ich erst 20 bin, schon 6 Jahre, ungefähr 5. Ja, das freut mich. Lange. Das freut mich sehr, Florian. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, mach's gut. Tschüss, ciao. Ja, ciao. 1.50 Uhr. Maja, 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Maja. Hallo. So, meine Liebe, über was reden wir beide? Ja, also ich würde gerne zu meinem Freund nach Düsseldorf gehen, aber es hindert mich meine Mama daran, die 2004 einen Schlaganfall hatte. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Was ist mit Düsseldorf? Ich würde gerne zu meinem Freund nach Düsseldorf gehen. Ach, zu deinem Freund nach Düsseldorf gehen? Genau. Und wo wohnst du jetzt? In Bremen. In Bremen. Na gut, das ist ein Entweg. Richtig. Und was hindert dich daran, nach Düsseldorf zu gehen? Meine Mama hatte 2004 einen Schlaganfall und 2 Jahre später habe ich sie quasi bei mir aufgenommen. Ach so, und sie lebt bei dir in Bremen? Genau, bei mir im Haushalt. Und das heißt, du würdest sie alleine lassen, wenn du zu deinem Freund nach Düsseldorf gehen würdest? Richtig. Hm. Wie schwer ist deine Mutter denn krank oder behindert oder betroffen? Also sie kann nicht mehr sprechen. Mhm. Sie kann nur noch also on sagen und ja und nein. Mhm. Also das Sprachzentrum wurde völlig zerstört, weil sie lag auch sehr lange im Koma. Mhm. Die Ärzte meinten auch damals, ja, wir müssen jede Stunde mit einer anderen rechnen, dass sie stirbt. Ja, es ist sehr schwer für mich davon zu reden. Mhm. Kann sie sich bewegen alleine? Kann sie gehen? Ja, ein paar Schritte mit Unterstützung von der Krankengymnastin. Kann sie so die Grundsachen alleine machen, zur Toilette gehen, sich waschen? Ja, wir haben so eine Behinderten, also dadurch, dass ich alles behindertengerecht habe, geht das. Ja, das kann sie. Und genau. Sie ist aber so geistig, sie kann nicht sprechen, aber sie ist geistig völlig klar. Geistig ist sie völlig klar, genau. Und ihr könnt kommunizieren miteinander. Ja, genau. Auf eure Art dann. Richtig. Und sie lebt mit dir in einer Wohnung? Genau. Und wie kommt ihr beide miteinander klar? Ja, mal so, ne? Also ich sag mal so, ich arbeite im Altenpflege im Spät- und Nachtdienst. Klar, manchmal nervt sie mich, sag ich so, aber eigentlich kommen wir sehr gut miteinander klar. Jetzt hast du einen Freund in Düsseldorf. Wie lange schon? 2,5 Jahre. Wie hast du den kennengelernt? Ja, ich hatte einfach so mal die Schnauze voll vom Bremen und dann bin ich einfach mal ein Wochenende mit einer Freundin nach Düsseldorf gefahren und dann waren wir da in der Kneipe und habe ich ihn halt kennengelernt. Wie geht denn das, wenn du mal ein Wochenende weg bist? Wer kümmert sich dann um die Mama? Ein Bekannter. Ah ja. Mhm. So, und wie oft siehst du jetzt deinen Freund, der so weit weg wohnt? Alle 2 bis 3 Wochen. Fährst du dann immer nach Düsseldorf? Nein, mal kommt er und wenn es mein Bekannter zulässt oder meine Arbeit, dann fahre ich dann. Ja. Jetzt gibt es die Überlegung, gänzlich nach Düsseldorf zu gehen. Richtig. Kann man da nicht die Mama mitnehmen? Nein. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen würde, weil ich glaube nicht, dass ich bei ihrer Schwere, sag ich mal so, wie sie krank ist, dass sie ihr zumuten könnte. Zumuten die weite Fahrt oder den Ortswechsel überhaupt? Beides, die weite Fahrt und den Ortswechsel überhaupt. Hm. Hast du mit ihr mal darüber gesprochen oder mal angedeutet? Ja, ich habe mit ihr darüber gesprochen. Sie kennt ja natürlich auch meinen Freund und sie meinte auch, wenn das so sein muss, dann geh da hin. Sie möchte mir ja für nichts im Wege stehen. Was würde denn dann aus deiner Mutter, wenn du nach Düsseldorf gehst? Dann würde sie, wo ich jetzt arbeite im Altenheim, dann würde sie da hingehen. Aber ja, das ist schwierig. Klar sage ich einerseits, ich weiß, wo sie hinkommt, wo sie aufgehoben ist, aber andererseits, die Wissen kann das nicht vereinbaren. Du bist das einzige Kind? Nee, ich habe noch eine Schwester. Ach so, es gibt nur eine Schwester. Wohnt die auch in Bremen? Die wohnt auch in Bremen, genau. Und warum kümmert die sich denn nicht um die Mutter? Weil sie nur aufs Geld fixiert ist. Meine Mutter hat so ein bisschen gespart auf dem Sparkonto und meine Schwester ist eigentlich eine, die ruft diverse Anwälte in Bremen an und möchte nur das letzte Geld von meiner Mutter haben. Aber sagen wir, wenn so eine Variante durch, also es fällt völlig flach, dass die Mutter dann zu der Schwester geht. Das, genau. Das kann man vergessen. Wenn so eine Variante durchgespielt wird, sie geht in das Altenheim, wo du arbeitest. Ja. Dann könnte sie doch rein theoretisch auch in ein Altenheim in Düsseldorf gehen und du wärst in der Nähe. Ja, das ist schon klar, aber so, ich weiß nicht, ob sie diese Fahrt durchstellen würde. Und sie ist damals aus Polen hierher gekommen mit ihren Eltern und sie kennt Bremen seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Und durch ihre Krankheit, ich weiß nicht, wird sie das überstehen, weil sie hat schon so viel durchgemacht. Andererseits, sie kann ja sowieso in Bremen, sie kann ja nicht mehr groß rausgehen und sie ist ja nicht mehr im Umfeld verankert. Sie ist doch wahrscheinlich immer in der Wohnung. Ja, relativ, wenn man mit ihr rausgeht und so. Klar, okay. Ist sie relativ viel in der Wohnung. Gibt es denn viele Freunde und Bekannte in Bremen, die sie besuchen? Ja, das gibt es schon so. Mhm. Sie hat schon einen großen Bekannten- und Freundeskreis. Ich würde jetzt mal aus der Ferne, ich wage mal die Prognose zu sagen, dass der Transport deiner Mutter nicht das Problem sein sollte. Von Bremen nach Düsseldorf. In einem ordentlichen Auto, vielleicht sogar in einem Krankenwagen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Okay. Aber das weißt du doch auch, du bist doch vom Fach. Ja, ich weiß, aber das ist so für mich so ein Zwiespalt. Möchte ich endlich mal so mein eigenes Leben haben oder nicht? Der Zwiespalt ist eigenes Leben Freiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite schlechtes Gewissen, die Mutter alleine zu lassen. Genau. Verstehe. Ach, Maja. Ja. Also ich muss hier spontan sagen, ich könnte es nicht, ich könnte nicht weggehen. Hm. Aber das kann ich dir wirklich nicht raten. Du kannst dir da von mir kein schlechtes Gewissen machen lassen. Das muss man so persönlich entscheiden. Wenn ich in der Situation wäre, in der du bist, ja. Könnte ich meine Mutter nicht 500 oder 400 oder 300 Kilometer irgendwo allein lassen? Ich könnte es nicht. Hm. Das geht mir auch. Was ich verstehen kann an der Stelle, dass du ein bisschen mehr Freiheit haben willst. Und vielleicht wäre ja der Kompromiss, dass sie dann in Düsseldorf in einem Heim ist. Das heißt, du kannst oft dahin gehen, du bist aber nicht mehr so ganz eng gebunden an sie. Genau. Und du bist in ihrer Nähe und sie weiß, dass du vielleicht um die Ecke in einer anderen Straße wohnst. Das wäre vielleicht auch eine Lösung. Was sagt denn, ich meine, wichtig ist ja auch noch dein Freund. Was sagt der denn zu der ganzen Geschichte? Ja, der respektiert das schon, aber klar, wir wollen eine Familie gründen, ist ja logisch in dem Alter. Mhm. Ja, und dann wollen wir auch, ja, das klingt jetzt blöd, aber ungestört sein. Wir wollen halt in einer Wohnung alleine sein. Mhm. Ja, wir wollen für uns sein und alles aufbauen, weil dadurch, dass wir 2,5 Jahre eine Fernbeziehung hatten, und wenn ich mich dafür entscheide, wollen wir natürlich auch erstmal gucken, wie läuft das, wenn ich so nach 2,5 Jahren zu ihm komme. Mhm. Ja, wie geht das, wenn wir auf einmal Tag und Nacht aufeinander sind? Wie lange bist du denn eigentlich schon solo? Solo? Also wir sind jetzt seit 2,5 Jahren zusammen. Nein, ich habe es falsch ausgedrückt. Wie lange du vorher solo warst? Davor war ich jetzt 6 Jahre solo. 6 Jahre? Mhm. Das ist eine lange Zeit und bist jetzt erst 30. Genau. Und diese gehe ich richtig in der Annahme, dass diese 6 Jahre vorher solo sehr eng damit zusammenhängen, dass du dich um deine Mutter hast kümmern müssen? Ja, relativ. Also ich habe sie davor, ich hatte schon eine tiefgründige Geschichte. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Ich habe Tabletten genommen, mir die Arme aufgeritzt und irgendwann kam er dann. Mhm. Und er hat mich halt aus dieser Scheiße rausgeholt. Mhm. Mhm. Ja, wir haben uns kennengelernt und also ich finde ja gerade wichtig, gerade wenn man einen Menschen zu betreuen hat, man hat ja auch natürlich ein Recht auf ein eigenes Leben. Und man ist der beste Betreuer eines Menschen, wenn man selbst glücklich ist. Deswegen darf man sich natürlich auch nicht restlos aufopfern. Da tut man niemandem Gutes. Deswegen versucht doch mal, ob es nicht einen klugen Kompromiss gibt, wo beide ganz gut mitleben können. Das ist vielleicht nicht das Optimale für beide, aber wo du, weißt du, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, du bist jetzt 30 Jahre alt, wir wollen hoffen, dass deine Mama lange lebt, aber dass du später, wenn sie irgendwann tot ist, dass du sagen kannst, ja, das war eine richtige Entscheidung, ich habe es richtig gemacht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dann sagst, ach Gott, oh Gott, oh Gott, hätte ich das bloß nicht gemacht damals. Mhm. Ich kann dir da konkreter nichts sagen, da muss ich jetzt weiter in dich reinhören, wie der Weg verlaufen könnte. Okay. Maja, die Sendung ist vorbei. Alles klar. Alles Gute und die richtige Entscheidung wünsche ich für dich und deine Mama. Okay, danke schön. Alles Liebe und alles Gute. Jo, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik Andreas Fulford. Und morgen heißt unser Thema Doppelleben. Ich hoffe, dass wir pünktlich sind. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich möchte mit euch über eure Doppelleben reden. Ihr könnt anrufen, mailen und um 1 sind wir hoffentlich da. Bis dahin, tschüss.